singet dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied. Ich könnte jetzt etwas provokant fragen, wieso singen wir dann Lieder aus dem 17. und 18. Jahrhundert? Diese geistliche Abendmusik, ist sie nur unter Anführungszeichen Pflege von altem, durchaus wertvollem Kulturgut? Entspringt sie womöglich sogar einer Haltung des früher war alles besser, auch die Musik? Singt dem Herrn ein neues Lied. Ich könnte natürlich auch anders fragen, muss das sein? Neue Lieder gibt es ohnehin schon zuhauf, geradezu inflationär. Und was einem da textmäßig, auch musikalisch manchmal zugemutet wird, ja, dann doch besser auf das Alte zurückgreifen. Noch dazu, wo es oft in schweren Zeiten entstanden ist und dadurch auch eine besondere Tiefe bekommen hat. Ich würde durchaus eine Lanze brechen für die neuen Lieder, die vor allem unsere jungen Leute singen. Denn das sind solche Lieder, die ihrem Lebensgefühl entspringen. Genauso übrigens wie die Lieder eines Paul Gerhardt oder eines Johannes Frank, dem Lebensgefühl des 30-jährigen Krieges entsprungen sind. Neu kann ja auch bedeuten zeitgenössisch, dem Jetzt der Zeit entsprechend, aktuell. Und ich gebe zu bedenken, Jugendkultur ist wie nie zuvor in der Geschichte Musikkultur. Aber wie auch immer, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich sehe das gar nicht als Aufforderung, jetzt den alten oder neueren Liedern noch irgendwelche neuen Lieder hinzuzufügen. Vielmehr verstehe ich die Aufforderung so, singt aufs Neue ein Lied. Lasst das Lob Gottes unter euch nicht verstummen. Macht selbst frische, neue Erfahrungen auf dem Weg des Glaubens. Und vor allem entwickelt auch ein Gespür dafür, was Gott neu macht. Und teilt eure Glaubensneuigkeiten mit. Nicht zuletzt auf musikalische Weise. Der Apostel Paulus sagt es so: ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch einlegt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Psalmen könnte in diesem Kontext vielleicht für die alten Lieder stehen. Loblieder, wie sie der Geist eingibt, für neue Lieder. Beide haben ihren Platz und beide dienen demselben dreifachen Zweck, den der Psalm 96, aus dem diese Aufforderung ja stammt, singt dem Herrn ein neues Lied, besonders schön zum Ausdruck bringt. Ein dreifacher Zweck: jubilieren, proklamieren und provozieren. Jubilieren. Singt dem Herrn ein neues Lied. Der Herr ist der erste Adressat. Nicht so sehr die Zuhörer, sondern der Herr. Er ist der, den wir besingen. Das Lied dient, etwas vereinfacht gesagt, als Transportmittel für unseren Lob, für unseren Dank, für unsere Anbetung. Um es mit einem Bild aus dem Alten Testament zu sagen, das Lied ist sozusagen die Schale, in der das Rauchopfer unseres Dankes zu Gott emporsteigt. Jubilieren. Das zweite, proklamieren. Im Psalm 96 heißt es: verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit. Es ist interessant, dass Musik in der Geschichte immer schon das Auftreten großer Herrscher begleitet hat. Es gab Thronbesteigungshymnen, es wurden Loblieder, Lobeshymnen auf militärische Erfolge gesungen und so weiter. Christen proklamieren, wenn sie singen, die Thronbesteigung Gottes. Der Herr ist König. Christus ist der Herr. So haben es die ersten Christen formuliert. Und auch Paulus in dem berühmten Christus-Hymnus, den er in seinem Brief an die Philipper aufgenommen hat: darum dass in den Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, so wie man sich vor dem Thronfolger bei der Thronbestellung beugt. Sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und das führt unweigerlich zum Dritten, nämlich zum Provozieren. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Also wenn das nicht provoziert. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Christliche Lieder sind so etwas wie Protestsongs gegen die Diktatur der Welt. Sie konfrontieren die Welt mit dem Herrschaftsanspruch Gottes. Darum tun wir es aufs Neue. Singt aufs Neue dem Herrn ein Lied. Jubilieren wir, proklamieren wir und, ja, auch das provozieren wir mit alten und mit neuen Lieden.